Die Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee setzen sich für die Baumpflanzung im Frühling ein. Allein am Tag der Baumpflanzung pflanzen sie im Gebiet um den Sonnenpalast Gumsusan, den historischen revolutionären Gedenkstätten und revolutionären Kampfgedenkstätten, den Umgebungen der Kasernen und den Standorten der Truppen rund 3,75 Millionen Bäume von guten Sorten an, darunter Lärche von Changsong, Zirbelkiefer, Ginkgobaum und Akazie.